als Hermann Kegel an einem sehr frühen Morgen im Juli ans Fenster trat, sah er, soweit der Lindenbaum vor seinem Fenster es zuließ, auf der anderen Straßenseite einen dicken Mann eilig den Bürgersteig entlanglaufen. Er trug eine grellblaue Baseballmütze auf dem Kopf. Alles Übrige, was er am Leibe hatte, war schwarz. Die weiten Hosen allerdings reichten nur bis zum Knie. Nackte Waden. So sah Kegel ihn laufen. Und aus seinem Blickfeld verschwinden, hinter dem Lindenbaum. War er weg? Nein, irgendwann lief er rechts von der Baumkrone wieder hervor und weiter in Richtung Friedhof. Man müsste das malen, dachte Kegel. Schon mal wegen der Sonnenflecken auf dem alten Bürgersteig mit seinen Granitplatten in der Mitte. Man müsste das malen. Aber der eilige Mann war ja schon verschwunden. Morgens, 5:30 in der Anklammerstraße, Berlin. Und Kegel legte sich wieder ins Bett. Ja, Anja, la mia sventura, si non torni più rosella, tu da mal fila più bella, tu na fata si per me. Viene, viene. Kann es sein, und es wurde ein Lied gespielt im Radio? Ein Lied? Also eine Melodie mit Gesang und Worten sogar, deutlich verständlich und in voller Länge. Ein Lied. Und das konnte nicht sein. Denn was als Musik aus dem Radio kam am Tage, bei Nacht war es anders. Aber am Tage seit Jahren, das waren wohl Wörter und Töne. Aber alles wie doppelt und dreifach zusammengequetscht, brünstig und quietschend von morgens bis abends. Ein Lärm eben. Lärm aus dem Radio. Immer gleich. Und darum musste er geträumt haben. War eingeschlafen am frühen Morgen, denn plötzlich und unerwartet am hellen Tage ein Lied. Wie wünsch ich mir ein Lied? Viene curra questo core. Und was hat das mit der Nationalgalerie zu tun? Es hat so mit der Nationalgalerie zu tun. Stehen zwei Männer in einem Büro. Der eine kam gerade aus West-Berlin zu Besuch. Der andere ist Ost-Berliner und muss deswegen immer im Osten bleiben. Denn wir schreiben den Sommer 1989. Berlin ist geteilt. In Osten und Westen, eine Staatsgrenze trennt beide Hälften. Der Ort aber, wo sie stehen, ist die alte Berliner Nationalgalerie. Und das ist im Osten. Das muss man sich alles mal vorstellen. Gesprächsthema dieser beiden Männer ist Blechen. Karl Blechen, der Maler. Denn Blechen wird bald Geburtstag haben. Und Todestag auch. Das muss man sich mal alles vorstellen. Steuerbeamter mit privater Leihbibliothek stürzt sich von einer Brücke ins Wasser. Sein Vater. In die Spree. Sind Sie schon mal dort gewesen? Mhm. Im Spreewald. Unheimlich. Ja, das würde ich auch gerne mal sehen. Also, ich hab's noch gespürt, wollen wir mal sagen, überall die Wassergeister. Mhm. Sehen Sie? Hier ist es gewesen, der Selbstmord. Ja. Und dann breitet der Kunsthistoriker Kegel auf einem niedrigen Tisch neben seinem Schreibtisch, der ihm als Ablage für alle die Bücher dient, die er so zum Arbeiten braucht, seine eigenen Werke nicht zu vergessen. Die deutsche Malerei der Romantik zum Beispiel liegt ganz oben auf einem Stapel, gerade erschienen in einem Kunstverlag der DDR. Da breitet der Kunsthistoriker Kegel eine Landkarte aus auf dem niedrigen Tisch und legt den Finger auf einen grünen Fleck mit vielen bläulichen Linien. Das sollen Wasseradern sein. Und hier Fero. Hier war's. Und gleich daneben, können Sie es lesen? Bühlegure Bühlen. Na, wie hört sich das an? Bühlegure Bühlen. Wie ein Zauberspruch. Ja. Und die Sümpfe drumherum. Was muss so einem Menschen im Kopf herumgegangen sein, sich da ins Wasser zu stürzen? Und erst mal dem Sohn. Der eigene Vater als steife Leiche im Leiterwagen durch die Stadt gekarrt? Ganz Cottbus am Straßenrand? Unauffällige Selbstmorde gibt's nicht. Da stehen sie beide in Kegels Arbeitszimmer und blicken auf die Karte vom Spreewald. Kegel hat hier ein Arbeitszimmer. Na sowas, ein eigenes Zimmer im alten Prachtbau der Deutschen Nationalgalerie unter den Linden. Die Deckenhöhe beträgt 4 Meter. Das Fenster geht raus auf die Spree. Das wissen Sie, Herr. Es hat damals noch den anderen Karl gegeben, den Götzloff. Ja, ja. Nur ein Jahr jünger als unser, ein Dresdner. Das ist von Cottbus gar nicht weit. Aber der ist eben gleich nach Italien, gleich nach dem Studium mit 22. Das hätte unser eins auch machen sollen, als die Mauer noch nicht gestanden hat. Und dort ist er auch geblieben. Es muss ein netter Kerl gewesen sein, der Götzloff. Hat jedem geholfen, der als Maler aus Deutschland nach Rom kam. Jedem. Hatten ja alle kein Geld und keine Beziehungen. Ja. Aber ihm hat dann keiner geholfen. Nee. Ja, als er zurück wollte, ja. Er wollte heim, wie es der Dresdner so sagt. Und von Götzloff, würden Sie da was abgeben? Also verkaufen, meine ich? Oder blechen? Was Kleines, ein paar Skizzen oder so? Na, seien Sie ehrlich, Herr Doktor. Haben Sie dem Kunsthandel was gegeben von ihm? Stoßen Sie ab und zu mal was ab? Wir stoßen nicht ab, gar nicht. Es hat mal eine Anfrage gegeben von oben an die Museen, das stimmt ja, ist lange her. Ob wir was erübrigen könnten, was wir doppelt hätten vielleicht oder so. Die DDR braucht Devisen, aber da haben alle Direktoren sich geweigert. Und sind ja alles Genossen immerhin, müssen eigentlich gehorchen, nicht wahr? Aber da, ne. Und schon gar kein Blechen, ne. Nie und nimmer ein Blechen, ne. Kommen Sie, Herr Doktor, gehen wir noch mal durch die Sammlung? Ja. Gehen wir noch mal zu Ihnen. Ein paar Minuten, die haben Sie doch noch. Na sicher, sicher. So laufen die beiden Herren einen Büroflur der alten Nationalgalerie entlang, bis Kegel als Hausherr auf ein kleines, ein unscheinbares Türchen in der Wand zeigt, es öffnet und seinem Kollegen bedeutet, dass er den Vortritt haben soll. Ein Schritt nur und sie befinden sich in dem hohen Saal einer Bildergalerie. So viel Gold, so viel Farbe an allen den Wänden, in allen den Rahmen. Und was für Gesichter, die Kleider, die Uniformen. Eine schwarzhaarige Schöne sieht so sehnsüchtig aus ihrem Bilde heraus, dass einem der Atem stocken könnte. Aber da keines der Bilder von Karl Blechen gemalt ist, gehen die beiden zügig daran vorbei und weiter in einen Raum, wo die Bilder kleiner werden, die Menschengesichter seltener. Himmel und Wald dagegen sind hier das Thema. Vor einem großen Gemälde bleiben sie stehen. Hochformat. In steilen Stufen stürzt da ein Wasserfall dem Betrachter direkt entgegen. Schlucht bei Amalfi ist in das goldene Schildchen graviert, das unten auf den Rahmen geschraubt ist. Ist das noch die erste Rahmung? Ja, ja, ja. Das ist toll. Fantastisch. Amalfi? Da waren Sie sicherlich schon. Was? Der Gast aus dem Westen Berlins nickt dazu. Gerade erkennt er, dass er das schon vergessen hatte. Das Bild ist ja mehrfach quergeteilt, in 5 Abschnitten mindestens. Und über alle 5 Stufen hinweg rast das wüste Wasser direkt dem Betrachter entgegen. Rechts und links davon steil der Berg, dunkle Bäume und grün. Nur ganz oben ein Dreieck von Blau. 5? War da eine Botschaft versteckt? Eine Botschaft? Die Stufen. Ja, man muss den Blechen ganz anders lesen, das denkt er, der Gast von der anderen Seite Berlins. Aber dazu braucht man ein gültiges Werkverzeichnis. Ein endlich mal vollständiges, neues Werkverzeichnis. Die Bilder alle geordnet nach der Entstehungszeit. Aber es ist ja alles geteilt. Alles geteilt. und zerspalten. In dieser Stadt. Und er sagt... Mensch, Kegel, Sie wissen ja nicht mal, wie unsere Blechens da hängen bei uns in Charlottenburg. Wenn ich Sie besuchen will hier unter den Linden, das kostet mich 2 Stunden und 25 Westmark. Und umgekehrt? Amalfi, du meine Güte, das ist ja für Sie so weit weg wie der Mond, was? Ja. Na, kommen Sie, ich lade Sie auf ein Prosecco ein, das zumindest. Ist auch italienisch. Da drüben in Ihrem kleinen Palais. Die Zeit haben Sie jetzt auch noch, oder? Prosecco. Das ist ein Sekt. Ja, oder lieber Champagner? Tatsächlich sieht man kurz darauf 2 Herren in mittlerem Alter zwischen den bronzenen Löwen der Nationalgalerie, die breiten Stufen hinuntersteigen und vorbeilaufen an den breitgezogenen Stufen des Doms, vorbei auch an der großen Granitschüssel, die Johann Erdmann so oft gemalt hatte, bis heran an die Straße unter den Linden. Sie stehen nun gegenüber dem großen Parkplatz am Außenministerium der DDR und warten auf eine Lücke im Autostrom. Dabei blicken sie zu den vielen vollkommen gleich aussehenden Kraftwagen der Marke Trabant, die dermaßen dicht nebeneinander parken, dass sie ein geschlossenes Viereck bilden. »30 Jahre später würde das als ein Kunstprojekt gelten können. Aber davon wissen sie beide noch nichts. Jetzt lächeln sie nur über das riesige Karo aus gleichförmig kleinen Autos gebildet, aus dem jedoch ab und zu ein Teilchen sich regelrecht autonom löst und laut brummend davonfährt, während die beiden nun die Straße unter den Linden überqueren und die Spreebrücke auch und ein kleines Palais seitlich der Lindenoper ansteuern, welches den Leuten hier seit langem als Café dient. 30 verschiedene Torten sind täglich im Angebot. Als sie das Café nach einer Stunde wieder verlassen, laufen sie in entgegengesetzter Richtung auseinander. Der eine trottet seinen Weg zurück über die Spree zur Granitschüssel und zwischen den bronzenen Löwen die Treppen hoch. Der andere läuft zügig zum Grenzbahnhof Friedrichstraße und verschwindet darin. Sie haben sich etwas versprochen. Es vergehen keine 3 Monate. Ja, es ist noch August. Da sind alle die starken Symbole des Staates im Osten, die Ministerien, das Parlament rings um den Lustgarten und die Straße unter den Linden, beinahe gar nichts mehr wert. Von Tag zu Tag stärker zu spüren ist das. Und dann, wenn der Winter beginnt, zerfällt auch die Grenze, die Wand durch Berlin. Zerfallen. Es wird ein Tag im Winter gewesen sein, schmuddeliger Winter. Da läuft Kegel mitten in der Stadt über eine riesige freie Fläche. Offenes Feld sozusagen, zur Potsdamer Straße. Und dort, genau auf der Ecke zum Landwehrkanal, da sieht er von Weitem schon einen flachen Glaswürfel stehen. Alles frei, sonst ringsum. Das ist nun Berlin in der Mitte. Alles frei, alles leer. Zum Weinen ist das. Für Kegel ist das zum Weinen. Der Kunsthistoriker Dr. Kegel weiß, was hier einmal gestanden hat. Ab und zu fährt ein Bus durch die Potsdamer Straße. Wohin eigentlich? Richtung Grenze? Da ist doch nichts. Es ist, wie gesagt, ein grauer Wintertag hier am Landwehrkanal. Und der flache Glaswürfel, das ist die andere Nationalgalerie, die auf der Westseite von Berlin, die neue Nationalgalerie West. Kegel betritt sie durch eine Glastür. Dahinter ein weiter Raum. Und hier hängt erstmal gar nichts. Wie schön. Und dann fragt er nach dem Kollegen Schneider. und soll klopfen an einer weißen Tür. Dahinter zwei Sessel und auf einem Tischchen zwei Kaffeetassen. Und noch etwas steht da. Ein Teller voll Obst. Orangen, Bananen und Weintrauben auch. Dunkelblau sind die Trauben. Eine Birne noch. Gelb. Und das alles um diese Jahreszeit. Ein klassisches Stillleben, denkt Kegel, der das von Gemälden her selbstverständlich sein Leben lang kennt. Herzlich willkommen in der anderen Welt. Endlich angekommen, ne? Da braucht der Mensch erstmal eine Stärkung, was? Und der Kollege aus West-Berlin gießt heißen Kaffee ein. Ja, eine Thermoskanne stand auch noch neben den Tassen. Das kann jetzt nicht stimmen. Nein, in dem Glaskasten da, in der neuen Nationalgalerie da, hatten wir gar keine Zimmer, wir Chefs. Es gab da nur Ausstellungsräume. War es woanders gewesen? Und war es später im Jahr? Saßen sie am Steinplatz, der Kollege Schneider und seine Leute? Oder am Bendlerblock? Kegel weiß es nicht mehr. Was er weiß und auch niemals vergessen wird, ist die löcherige Grenze und der nackte Potsdamer Platz und die glattweiße Tür und die Sessel dahinter, die Kaffeetassen und der Teller voll Obst, Orangen, Bananen und Weintrauben auch, eine Birne noch, gelb, und der Kollege aus West-Berlin gießt heißen Kaffee ein. Na, endlich. Herzlich willkommen in der anderen Welt. Wissen Sie, was wir gerade reingekriegt haben? Die dämonische Landschaft. Ist gestern aus Schweinfurt gekommen. Haben Sie das Werk mal in echt gesehen? Nein. Wird gerade ausgepackt. Drüben an der Potsdamer Straße. Stimmt. So war es gewesen. Zuerst die S-Bahn, der Steinplatz, der S-Bahnhof Zoo und dann in Schneiders Mercedes zum Landwehrkanal. Erst da sieht Kegel den Glasbau der Nationalgalerie West. Und im Keller, da stehen schon Bilder. Die ersten von ferne gekommenen Bilder Karl Blechens zu seiner großen Ausstellung. Der größten, die jemals geplant worden war. Denn das Jahr 1990 hatte begonnen und nun war der Blechen 150 Jahre tot. Na, und groß, nicht wahr? Ziemlich groß, die dämonische Landschaft. Ja. Gar nicht so gedacht. Es ist ein Querformat, 1,50 Meter die Breite, und zeigt einen hohen Felsen im Licht, davor einen schwarzen See, mitten im Wasser ein dicker Stein, grün bewachsen. Das könnte ein dickes Tier auch sein, lauernd, man weiß es nicht. Es muss ja still sein dort an dem Wasser. Am gegenüberliegenden Ufer hockt ein Zwerg hinter einem Steinbrocken. Und ein Stück entfernt davon steht eine winzige Frau, ganz allein. Auf dem Ufer, das dem Betrachter näher ist, hier ganz nahe bei uns, versteckt sich ein Jäger in einem Gebüsch. Er zielt auf die Frau. Und dazwischen das Wasser, so schwarz. Der Stein in der Mitte. Auf dem hohen Felsen erkennt man oben einen Fleck, wie ein Auge und auch eine Nase. Wenn man will, hat der Berg ein Gesicht. Dieser Berg sieht alles aus seiner Höhe. Er sieht, dass hinter dem Jäger ein Riese steht und weiß, ja, wahrscheinlich weiß es der Berg, dass der Jäger gerade auf seine Liebste zielt, denn er hält sie für eine Taube. Die dämonische Landschaft. Hier weiß einer vom anderen nichts. Gar nicht so. Und so heißt es ja auch, das Bild, dämonische Landschaft. Märchenbild. Kurz vor der Italienreise gemalt. Er war ja noch jung, 28. Wie man's nimmt. Hängt zuletzt in der Reichskanzlei. Die dämonische Landschaft. Soll so sein. Eigentümer Adolf Hitler. Ja. In Paul Ortwin Raves Verzeichnis, da steht das so drin. Ich hab's auch gelesen. Ja. Haben Sie die Italienbilder auch schon hier? Für Sie sofort. Nur für Sie, Herr Kegel. Italien. Ja. Ja, kommen Sie. Kommen Sie. Hier. Was sagen Sie dazu? Gerade aus Köln angekommen. Die Grotte am Golf von Neapel. Momentchen. Lassen Sie mal dieses Bild bitte mal gerade hinstellen. Es lehnt nun das kleine Bild an der Zimmerwand. Und da sieht man in einer Höhle zwei Mönche sitzen in braunen Soutanen. Ja, ist doch wahr. So geborgen, so still an der Höhlenwand rechts. Diese Wand ist aus Sandstein und geht sanft über in eine gewölbte Decke und die wird zur Wand gegenüber und die Wand wird zum Boden. Eine Höhle eben, ein großes Loch eigentlich, ganz aus gleichmäßig hellem Stein und dieses Loch ist offen zum Meer. In der ganzen hohen Öffnung aber ist das Meer zu sehen, dunkelblau. Und darüber der Himmel, der hellblau ist. Also zwei Arten Blau in dem Rahmen aus goldgelbem Stein und drinnen zwei Männer in braunen Gewändern. Ein warmes Braun ist das. Beinahe ein Rot. Alles strahlt Wärme aus. Ruhe. Hier in der Grotte am Golf von Neapel. Und hier noch der Golf von La Spezia. Das ist unseres, Charlottenburg. Nee, lassen Sie mal. Diese Grotte. Nein. Das muss ich langsam. Ja. Sie sind wohl schon fertig im Grunde. Haben schon alles zusammen? Nein. Sie wissen, was wir uns vereinbart haben. Wir machen die Ausstellung beide. Das verantworten wir jetzt mal alleine, diese Zusammenarbeit. Darum sind Sie doch heute hier, Herr Dr. Kegel. Ob nur die Vereinigung der Bildbestände mal kommt oder nicht oder wie oder wann. Geplant war diese Ausstellung ja schon, da war an den Mauerfall noch gar nicht zu denken. Ja. Wir werden übrigens Constable daneben stellen. Den Turner, den Dahl, den Corot und, wie Sie schon sagten, den Götzloff. Den Götzloff vielleicht. Es fehlt auch noch Leipzig, London, Genua und wir warten noch auf München. Die Teufelsbrücke. Und nun Sie, unsere fehlende Hälfte, Nationalgalerie. Herr Schneider, so eine Ausstellung hat's noch niemals gegeben. Noch nie. Und wenn ich dran denke, die Schlucht bei Amalfi, die Fischer am Golf von Neapel, ja, die Villa d'Este, ne? Und nicht zu vergessen das Palmenhaus. Junge, die schönsten Bilder haben ja Sie, oder? Ja. Wir sehen jetzt erstmals ein Werk in seiner ganzen Größe. Zum Niederknien ist es, nicht wahr? Es ist immer noch ein dunkler, schmuddeliger Tag. Berlin. Als Kegel vorsichtig, wie benommen, den Rückweg antritt über die kahle Fläche des Potsdamer Platzes. Aber was macht es schon? Auf Flügeln beinahe läuft Kegel dem Osten entgegen, der brüchigen Grenze, und spürt es direkt, wie seine Entfernung zu Neapel sich gerade verkleinert. Mit jedem Schritt rückt auch Venedig heran und Rom sowieso und zuletzt auch Deutschland, das neue Deutschland. Es würde ja wunderbar werden, so ganz in der Mitte von allen den Ländern ringsum. Und überall die guten Kollegen, die wird er besuchen in Moskau, Paris, von jetzt an besuchen. Wir kennen uns doch alle, im Osten, im Westen, im Norden, im Süden. Und das alles in Freundschaft, direkt in der Mitte. Wir sind das Verbindungsstück, sind wir. Und am Anfang steht Blechen. Wir fahren mit Blechen hinein in die Einheit. Wir alle zusammen, wir machen das einfach. Da warten wir nicht nach allem, was ist und nach allem, was war. Und gerade als er zu stolpern droht über eine Klamotte, die aus dem Boden ragt, warum muss er auch querfeldein laufen, am Potsdamer Platz querfeldein, da fällt ihm wieder das erste von allen den herrlichen Bildern ein, die er gerade gesehen hat, endlich gesehen. Dämonische Landschaft. Dämonische Landschaft, ja. La mattina che per tempo vaga Napoli in barchetta, pare tanto che m'aspetta e la mano me voda. Quando polo cielo scura e io vago per piscare miezza luna del mare vedo pure che sta là. Was einem so im Gedächtnis bleibt. Die Schlucht bei Amalfi wird eingepackt. Der Wasserfall also, nur rein in die Kiste. Spezielle Transportkisten sind das. Klimatisiert. Kegel daneben passt auf. Ist das nun sein liebstes Bild von allen den Schätzen, die er hier verwaltet? Nein. Die drei Fischer am Golf von Neapel, die sind es. Diese drei jungen Männer im Abendlicht. Oder ist es ein Morgen? Sie sitzen am Ufer und blicken aufs Meer. Sie wenden uns glatt den Rücken zu, diese drei Fischer am Golf von Neapel, in ihrem Abendlicht, mit ihren roten Zipfelmützen, Jakobinermützen. Sitzen da drei Jakobiner am Meer? Melancholisch, weil alles vorbei ist, die Revolution? Zumal dieses kleine Bild nur aus Blau, Weiß und Rot zusammengesetzt ist. Blau das Meer, weiß die Hemden der Männer und rot das Abendlicht und die Mützen eben. Blau, Weiß, Rot. Die Farben der Revolution. Ganz Europa hat sie getragen, denkt Kegel. Hat aber in seinem Buch über die Malerei der Romantik an dieser Stelle von phrygischen Mützen geschrieben. Sicher ist sicher. Von Revolution wird keiner mehr wissen wollen. Die Mützen sind Nebensache inzwischen. Das Wichtige ist der Augenblick. Dieser vollkommen glückliche Augenblick. Und wo ist es nicht überall hingeschleppt worden im Krieg, mit allen den anderen Bildern, in Schlössern und Bunkern und Kellern versteckt? Und noch vor 4 Wochen hätten sie es ja auch niemals nach West-Berlin ausleihen dürfen. Die hätten es behalten müssen und dazu sagen, dass es ja ihnen gehört, denn sie sind die Nationalgalerie. Und die im Osten hätten es ebenso sagen müssen, wir sind die Nationalgalerie. Ein Bild aus dem alten Bestand, das hätten sie da behalten, behalten müssen als ihr Eigentum. Das war die Spaltung. Die Spaltung. Und jetzt? Kegel sieht zu, wie zuerst Seidenpapier um jedes der Bilder gelegt wird. So zart und wie es dann vorsichtig, langsam verpackt wird in einer Kiste aus Holz, die ist mit weichem Filz ausgekleidet. Und fast kommen ihm die Tränen dabei. Und er denkt... Vertrauen. Vertrauen. Wir kriegen's zurück. Wir vertrauen uns jetzt. Und wir kriegen's zurück. Die junge Frau aus Branitz ist da. Frau Berger, was machen Sie denn hier mit dem Bauch? Ich denke, Sie sind im schwangeren Urlaub. Es ist ganz ungefährlich, Herr Kegel. Es kann doch nicht kommen. Hm. Termin ist ja erst im August. Ja. Guten Tag, Herr Schneider. Tag, Tag. Wir haben eine der ältesten Sammlungen von Blechen, wir in Cottbus, denn da kommt er ja her. Und die leite ich jetzt. Und da muss ich doch. Wir sind alle so aufgeregt. Ja. Ruhig, Frau Berger, ganz ruhig bleiben. Es ist auch schon jemand dort in Branitz, die Zeichnungen werden gesichtet. Ah, und die Ölskizzen nicht? Die Gebirgsschlucht im Winter. Also, die müsste dann neben die Berliner, also ja, neben Ihre Fassung, Herr ja, Dr. Kegel. Ja, aber ja, das wollen wir doch hoffen. Es ist meine erste Arbeitsstelle, verstehen Sie? Und dann sowas. So ein Glück auch. Ich gehe ja schon. Geh schon. Ja. Hab ja auch Urlaub. Das Wichtigste fehlt noch. Wie werden wir es nennen, Herr Schneider? Ich rate jetzt mal. Karl Blechen, Wegbereiter der Moderne. Na, kommt nicht in Frage. So sehe ich das nicht. Nein? Nein. Da bin ich aber froh. Ist doch so üblich jetzt. Blechen, Wegbereiter der Moderne. Modern, Moderne. Ist alles Moderne. Bei Ihnen doch gerade. Wegbereiter, Wegbereiter. Und wenn er kein Wegbereiter wäre, was dann? Nicht wichtig. Dann wäre er nicht wichtig. Das regt mich auf, sowas. Seit wann wird das Wort modern als eine Verklärung von Kunst gebraucht? Ich frage Sie. Na, nicht aufregen, nicht ab. Es sind die Kunstgeschichtler. Die gehen von dem aus, was sie gelernt haben, gelesen, vom Wort und was dazu noch gepredigt wird. Jedes Mal so in ihrer Zeit, oder? Aber wir beide, wir leben doch mit den Werken und wir können sehen, Schneider, sehen. Das gefällt mir an Ihnen. Das habe ich gleich gemerkt, da im Operncafé. Und da, da sehen wir, in Italien, da ist er frei und hell. Und modern von mir aus. Und dann kommt er zurück und Dunkelheit breitet sich aus. Er bleibt gefangen in seiner Welt, ja. Hm? Aber davon will keiner was wissen. Ja, und da muss man dem Zeitgeist auch mal widersprechen, nicht wahr? Gegen den Zeitgeist, jawohl. Man wird zum Partisan. Partisan, das Wort kennen Sie auch. Kommen Sie, Kegel, kommen Sie. Die Teufelsbrücke ist angekommen, die Teufelsbrücke. Ja, ja. Es ist ein dunkles Gemälde, vor dem Sie nun stehen, der Herr Dr. Schneider und der Herr Dr. Kegel, der Bau der Teufelsbrücke, 1833 gemalt von Karl Blechen. Das Bild zeigt die berühmte Brücke am Gotthardpass in der Schweiz. Ganz vorn ein Weg führt erst geradeaus, dann aber in scharfer Kurve nach links auf einen Abgrund, über den deutlich zwei Brücken führen sollen, die eine im Bau und die andere kaputt. Eine Wand aus Felsengebirge füllt dahinter das Bild beinahe bis zum oberen Rand, darum ist es so dunkel. Hell dagegen der Weg zu den Brücken. Bauarbeiter sitzen am Rande des Weges. Sind sehr klein, diese Männer, sind Arbeiter, aber sie bauen nicht. Sie sitzen und liegen am Wegrand, still. Dort waren Sie natürlich auch schon, was? Schauerlich. Die Felsen, der Abgrund, das Wasser unten. Aber ein Russendenkmal gibt's da. Das müsste Sie überhaupt interessieren, wo Sie doch bei Ihnen im Osten noch sind. Jetzt ziehen Sie ab. Na eben, jetzt, wo die ziehen, da können Sie nun auch ziehen. Ne? Fahren Sie hin. Ist näher als Amalfi, der Gotthard. Da war es dann schon aus mit der großen Revolution. Das war damals die erste Jagd auf Napoleon, was? Da mussten sie alle durch, 1799. 1814 war dann der Zar in Paris. Ja, und 15 Jahre später Karl Blechen am Gotthard. Und alle schlafen, die er ins Bild nimmt. Na, einer nicht. Der sitzt da und grübelt. Ein Bild ist das. Kegel, das verfolgt mich, das Bild. Es ist doch sein Abschied vom Süden, der Gotthard. Die Schlucht, die Brücken. Zwei Brücken und beide kaputt. Und die Bauarbeiter betäubt geradezu. Könnte ich Magie von meinem Pfad entfernen? Die Zaubersprüche ganz und gar verlernen? Stünd ich Natur vor dir, ein Mann allein? Da wär's der Mühe wert, ein Mensch zu sein. Was ist das? Goethe, Faust II. Ach. 1833 war der Alte gerade gestorben. Das Bild hätte ihm gefallen, oder? Ja, wissen Sie was? Karl Blechen ist Goethe. Nein, andersrum. Goethe hätte Blechen sein wollen. Da bin ich sicher, aber er konnte es nicht. Was? Na, malen. So malen eben. Versucht hat er es ja. Also Sie nun wieder. Auf jeden Fall, das ist 4 Jahre nach der Rückkehr aus Italien gemalt, die Teufelsbrücke. Von wegen nach Italien wird Blechen modern, Quatsch das alles. Er glaubt, die Dämonen gebannt zu haben in Italien. Da glaubt er das. Aber es ist nur ein Aufatmen, dass er sich frei fühlt. Das Licht. Es ist eine kurze Zeit. Also nennen wir die Ausstellung Karl Blechen zwischen Licht und Dunkel. Wie finden Sie das? Karl Blechen zwischen Romantik und Realismus. Wie finden Sie das? Was einem so im Gedächtnis bleibt. Die neue Nationalgalerie am Landwehrkanal, sie eröffnet ihre große Karl-Blechen-Ausstellung am 31. August 1990. Das ist ein Freitag. Es ist die erste gesamtdeutsche Ausstellung der Bilder von Karl Blechen nach dem letzten Krieg. Nein, die erste gesamtdeutsche Ausstellung überhaupt seit der Spaltung Deutschlands. Und immer noch gibt es zwei deutsche Staaten. Doch in der Potsdamer Straße am Landwehrkanal sind auf einmal hunderte kostbarer Bilder und Zeichnungen des Malers Karl Blechen und seiner Freunde versammelt. Wie bunte Vögel. So fliegen sie, fahren sie, werden getragen aus der ganzen Welt nach Berlin, wo wieder die Mitte sein soll. Die Mitte Europas. Hierhin schwebt jetzt der Geist und das Licht und die Farben einer glücklichen Zeit. Würde man aber an diesem Tag selber fliegen, ein Rundflug über Berlin. Dann würde man nicht nur vor dem Glasbau der neuen Nationalgalerie am Landwehrkanal eine Menge teurer Kraftwagen stehen sehen und eine Menge gut gekleideter Menschen hineinströmen. Nein, dasselbe nochmal in der Straße unter den Linden. Vor dem Haus Nummer 3, 100 Jahre lang bekannt als das Haus eines Prinzen von Preußen, deshalb sein Name Kronprinzenpalais, davor also auch ein Menschenauflauf. Und dazu Polizei und die Fernsehstationen, Übertragungswagen. Es ist was. Es ist was. Hier auch. Und das ist was. Hier wird ein Vertrag unterschrieben. Ein Einheitsvertrag von den beiden Staaten, die es bisher gab in Deutschland. Und der eine ist einverstanden damit, sich aufzugeben. Ja, ganz zu verschwinden. Denn es gab eine Wahl und das Volk hat entschieden. Und der andere Staat nickt dazu. Und sie schütteln die Hände. Und das heißt jetzt Einheit. Die deutsche Einheit. So ganz ohne Krieg, ohne Waffen und Kampf. Einfach so. Genauer gesagt war es anders. Genauer gesagt war es ein Vormittag, als das Dokument unterzeichnet wurde. Und ein Nachmittag an dem gleichen Tage, als die Pforten der neuen Nationalgalerie am Landwehrkanal sich öffneten. Für die größte von allen Blechenausstellungen, die es jemals gegeben hatte. Weil nun eben alle Bilder gezeigt werden konnten. Alle. Alle. Und was wir auch wissen ist, dieses Kronprinzenpalais war am Osten gerade neu aufgebaut. Es war aus den Trümmern gestiegen wie ein Phönix aus seiner Asche. Und auch wissen wir, dass in diesem Palais, als es das Alte noch war, das Echte, das Unzerstörte, die Nationalgalerie nach der Revolution im November 18 doch tatsächlich ebenfalls Räume hatte. Es hingen dort die modernsten Bilder von Nolde bis Kirchner. Die alle noch lebten. Von Ludwig Justi gekauft, dem Direktor, gekauft und gesammelt und Galerie der Lebenden einmal genannt. Das wissen wir alles. Das weiß heute niemand. Fast niemand. Und darum und deswegen fragen wir uns, was hat das Datum uns heute zu sagen? Dazu noch die Orte, der eine, der andere. Der andere. Ist etwa die Nationalgalerie, eine Klammer? Die Kunst? Eine heimliche, stille? Die Kunst. Eine heimliche Stille. Wie sonst kann es denn sein, dass am gleichen Tage... Na, stopp mal, stopp. Jetzt sind wir dran. Wir sind dran heute. Diese Würdigung durch die Nationalgalerie Berlin, das durch die Zeit läuft, der so begünstigte Vorhaben zu der bisher... Da sind Sie, Herr Schneider. Wie wir glücklich wieder... Wenn man das jetzt so sieht... So nebeneinander, alle die Orte. Davor hat er überall einmal gestanden, alleine. Und was sind das für gruselige Plätze manchmal? Das wollte er aushalten. Ja, da kann man schon mal verrückt werden. Ja. Nein. Magie hat er nicht entfernt von seinem Weg, gar nicht. Da ist es ja wieder. Amalfi. Gut gehängt, was? Sind Sie zufrieden, Kegel? Ja. Unsere Schlucht bei Amalfi. Ich habe viel darüber nachgedacht. Wissen Sie was, Schneider? Das ist eine Pforte. Ja, das Bild ist eine Pforte. Und wissen Sie, was eine Pforte ist überhaupt? Nee, natürlich. Früher hat man... Früher war die Welt früher, Gebirge früher, Wasserfall früher, dunkler Wald früher und das Tor zu einem Zuhause, die offene Tür und da wartet jemand, ein Mensch, der Sie liebt und der wartet nach... Alles früher, ja. Also, Herr Doktor, es weiß wirklich jeder, was eine Pforte ist, ja. Auch im Westen. Also die Schwelle zur nächsten Abteilung im eigenen Leben. Die höhere Stufe, das Alter zum Beispiel. Die Liebe, meine Güte. Ja, genau. Aber das muss man erkennen, erkennen. Im Leben erkennen und der Blechen. Dem stehen Sie andauernd vor Augen. Der malt eine Pforte nach der anderen, wenn Sie so wollen. Aber er geht nicht durch. So meinen Sie das? Ja, die Bilder tun so einfach. Aber das sind sie nicht. Herr Schneider! Frau Berger, wo haben Sie denn Ihren Bauch gelassen? Es ist ein Mädchen, Herr Schneider. Ein Mädchen. Und wir haben sie Line genannt. Caroline. Das wissen Sie doch, so hieß die Schwester von Blechen. Ach nein, so ernst nehmen Sie das da in Cottbus? Ist doch unser Blechen, was? Hm. Mit dem sind wir groß geworden, Sie, jedes Kind. Wir haben einen Blechenpark und ein Blechenhaus und eine Blechenschule. Na, und übrigens war seine Mutter Sorbin und in Branitz. Ach, Sie lachen mich aus. Alle beide. Das wissen Sie alles, nicht wahr? Ja, na, und wo ist es denn nun, das kleine 3 Tage alt heute? Bei Freunden liegt sie. Nur 5 Stündchen. Herr Kegel, also ich musste doch unbedingt kommen heute. Meine Eltern, also das versteht jeder. So ein Tag heute. Wir freuen uns ja so. Ja. So ein Tag. Und es umarmen nun 2 bedeutende deutsche Kunsthistoriker, der eine und dann der andere, die junge Frau Kunsthistorikerin und wünschen ihr Glück und sind schon wieder weg im Gedränge und verlieren sich und finden sich noch einmal wieder vor einem Bild des jungen Karl Blechen, das sie schon lange beschäftigt. Und das hat er gemalt kurz bevor die Dämonen ihn griffen, in den Wahnsinn ihn stürzten, den Cottbusser Karl, diesen Sohn kleiner Leute, der einmal hier in Berlin nach den Sternen gegriffen hat, der Bau der Teufelsbrücke. Dieser Blick auf den Gotthardpass in der Schweiz. Ganz vorn der Weg führt erst geradeaus einen Hang hoch und dann steil nach links und direkt auf den Abgrund, über den sich 2 Brücken spannen. 2 Brücken nebeneinander, die eine im Schatten, die andere hell. Und es sind beide kaputt. Hinter den Brücken füllt eine Wand aus Felsengebirge beinahe das ganze Bild, darum ist es so dunkel. Ja, es gibt keinen Weg geradeaus. Der einzige Weg führt quer durch das Bild zu den Brücken, aber niemand geht rüber. Sie sind ja kaputt. Die Männer, die bauen sollen, die bauen nicht. Sie kauern und liegen am Wegrand. Still. Der Gotthard. Für Blechen ist es der Rückweg. Der Abschied von Italien. Eine Vorahnung. Was? Dass die aber auch alle schlafen, die Männer. Sind doch kräftige Kerle. Was ist mit denen? Tja, von wegen Moderne. Den Prozess, dass die alten Gespenster wieder zurückkehren, den wollen viele nicht wahrhaben. Sagen Sie nicht sowas. Na jedenfalls, wir haben es geschafft. Ein Meilenstein. Die Ausstellung ist ein Meilenstein. Und Sie, Kegel, Sie fahren jetzt erstmal nach. Na? Amalfi. Ja, ja. Amalfi. Was ist denn? Ist es das Geld? Wissen Sie was? Ich lade Sie ein. Ich zahle Ihnen die Reise. Sie müssen jetzt endlich mal hin. Kegel. Oder ob ich mitkomme? Fahren wir beide? Ja, ja. Kegel, ist irgendwas? Geht's Ihnen nicht gut? Meine Frau sagt, erst mal zum Arzt. Tu da Amalfi la più bella, tu na fassi. Was einem so im Gedächtnis bleibt. Kegel wurde gestern im Auto durch das Berliner Zentrum gefahren. Der Potsdamer Platz und die ganze Gegend am Landwehrkanal West-Berlin waren eine einzige Baustelle, hat er gesehen. Eine einzige riesige Baustelle und ein Bauzaun ringsrum. Nicht wie damals die Trümmerlandschaft. Was hatten wir für einen schönen Sommer damals, hat Kegel gedacht. Und er dachte auch, dass der Dr. Schneider ihn da sofort verbessern würde und Herbst sagen. Einen schönen Herbst. Ja, na klar. Er dachte auch daran, dass die Ostler damals die Ausstellung gar nicht mitbekamen. Nicht registriert haben. Das Ereignis. Die hatten andere Sorgen und runde Tische und Westgeld zum ersten Mal und sich neue Möbel gekauft und ihre Bücher. Die haben viele damals ja einfach an die Straßenränder gestapelt. Er weiß es. Auch seins hat er da einmal liegen sehen, die deutsche Malerei der Romantik. Aus einem DDR-Verlag wollte das jemand wohl gar nicht mehr haben. Er hat's mitgenommen, sein eigenes Buch. Warum nicht? Das war so lange her. Wie viele Jahre? Wie viele Jahre? In einer kleinen Mietswohnung in der Anklamerstraße Berlin ist es dunkel geworden. Der Tag ist vergangen. Ein Telefon klingelt. Unendlich langsam schlurft der Kunsthistoriker Dr. Kegel zu dem niedrigen Tischchen, auf dem sein Telefon steht. Ein altmodisch großes Telefon mit schwarzem Hörer. Den hebt er ab. Und da hört er die Stimme des alten Kollegen. Geht's besser, Kegel? Was sagen die Ärzte? Weinen Sie? Kegel, weinen Sie doch nicht. Kegel, warum weinen Sie denn? Schneider, Sie wissen ja das Neueste noch nicht. Ich kann nicht mehr laufen. Und noch was, Schneider. Können Sie hören? Was hatten wir für einen schönen Sommer damals? Stimmt. Herbst, Kegel. Das war schon der Herbst. Ja. Und noch was, Schneider. Wir haben doch öfter über Blechen, Italien, die kurze Zeit und dann kommen die Dämonen zurück. Und jetzt, wo ich immer bei den Ärzten sitze, wissen Sie was? Ich hab sie, die Lösung. Vitamin D. Ja, das Pudels Kern ist Vitamin D. Wird von der Sonne gebildet, das Vitamin D. Und die Bewegung dazu. Und die hatte er ja ein Jahr lang nur reiten und immer zu Fuß an der Luft, nie alleine und viel frisches Obst noch dazu und... Na und... Weg ist die Depression. Sie schon wieder. Goethe, Vitamin D. Wollen Sie die ganze Romantik in Frage stellen? Nachdenken, Schneider, nachdenken. Denken Sie mal in Ruhe darüber nach. Hören Sie? Können Sie mich hören, Schneider? Und noch was. Hören Sie mich? Ich mach jetzt mal lauter. Hören Sie! Hören Sie! Schneider! Hier singt einer, Schneider! Wie kann ein Mann so schön singen? La rosa s'è sfrunata e io l'ha già da scordata. Willkommen und Abschied. Karl Blechen. Von Irina Liebmann. Es sprachen Erzähler Gunter Schoß, Kurator Kegel Winfried Glatzeder, Kurator Schneider Simen Rühag, Kuratorin Berger Sarah Grunert, Wochenschau-Moderator Peter Schröder, Redner Michael Schütz, fremde Stimme Christoph Pütthoff. Ton und Technik Ursula Potyra, André Buscharepp und Melanie Inden. Regie Marlene Breuer und Burkhard Schmidt. Produktion Hessischer Rundfunk 2019. Redaktion Heike Ölschlägel.